Beim Frühschau-Tjepe. Wo ne Früh sich wel verstahle, wann sie nähe Schau sich kauft, weten man die dort anpausse anversächtig mit Markthaft. Wann he dort verrütkund weten, wo die Sach behandelt ward, wie he da nicht ganz so wellig, wann bi iten Special part. So jink mi dort eines Tages, als sie eine Zeitung sach, dort bi iten Specials wäre, an a Frühschau dem Dach. Dann hat sie sich auch besonnen, schlapp mi rüt in eine Chor, und dann fuhr wie mol no itens und becheckte ans de Dor. Als ich sag, wo meine Mumpje mang die Frühschau rumkrummt, funk ich dort all entwore, wat bat nüto ich nicht ohnt. Wann ein Mann dort kann verdrogen, wo et beim Anpause jäht, mat de sehr je lausse sanne, oder so viel mehr je scheit. Aus de Sturmauen ar je frocht hat, wo ne Nummer sie dann droch, seht sie, ich nehm Nummer 7, die sind mi sehr groot genug. Aus he dann in Poor gebracht hat, proft he ar de dann auch an. Doa bi haft de Mensch je lede mehr, als ich verdrogen kann. Wo haft he doa ram gemorchelt, und wo haft de Mensch geschweit, ehe he der de Nummer 7 schriech ab Nummer 9 feit. Als ich tausach, wo die Sturmauen ar de Feitor so bedrängt, sperrt ich an mi, wo die Mettlied manke Hena Uhr singt. Zweitens wäre dort noch Sohne mit de lange Hake an, dort ein Mann doch einfach twiebelt, ob sie boven blieben kann. Wann ne Früh mal Sohne Schau dreich, die sie nicht gewöhnlich brückt, es sie hänge so gestiepert, dass sie doch noch fähre duckt. Als sie die dann schließlich anhaut und sie dann nu stohne woll, stund ich verar, dass sie nicht nur faire Eva kippe soll. Dort gauf doa bi so'n gestolper, da dat meist gefährlich leid. Und sie fruch auch all noch andere passende für ihre Feit. Als sie sich dann dol gesaht haut, trag he ar de Wader auf und schluch fair, da dat auch scheine, manke gratere Nummers gauf. Aber dann wir sie auch vor dich, und sie seht am du auch gut, dort ein Sevenar soll pause, gratere wir ar to groot. Dann nahm he sich mul de Ole und bechickt sich de gescheit, und seht, dit sind Nummer 9, dort's wat hier geschrieben steht. Aber dann wir sie beleidigt, und ich sag, sie wart auch doll. De kauft ich aus Nummer 7, dort de pause sitzt du wohl. Meinst du, ich hab so ne Knasse, dort ich Nummer 9 nehm? Gleib die nicht, dort so ne Klaffe, ich noch keep an mi mit Schäm. Wann mi hier mank all dit fotig nuscht geschädet Pause dat, go ich rotze leif no Simpsons. De Mensch doa es wenn's geschäd. Dann hat sie auch utgehandelt, nahm de Ole in jent auf. Ich denk, Jana, wir bloß dankbar, dort het nicht Spektakel gauf. Bitte seht euch ar zum Treste. Denkt doch an dem armen Mann. Was soll noch von so einem Wohre, den nicht Nummer lesen kann?